Die TV-Jakashülerin Han Il-jung bekam beim 6. internationalen Musikwettbewerb Rachmaninov den Sonderpreis. Der Wettbewerb fand vom 5. bis zum 15. November in Sankt Petersburg, Russland statt. Daran nahmen rund 150 ausgezeichnete Pianisten aus verschiedenen Ländern der Welt, wie der TVJK, Russland, Deutschland und den USA teil. Der Wettbewerb fand nach den Altern in 4 Klassen geteilt in der ersten, zweiten und dritten Runde statt. Auf der Abschlussfeier vom 15. November wurde der Schülerin Han Il-jung aus der TVJK, die in der ersten Klasse auftrat, der Sonderpreis verliehen.